الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إنام الله سأل بامس من هاتسين على سببت الله دم هاند فلتن الله زيجم هاي بام هاتسكايت زنفن فيت محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe muslimischen Geschwister, wir alle wissen, dass wir in diesem Leben nicht für immer und ewig bleiben werden. Und wir wissen, dass wir uns in diesem Leben so verhalten sollten wie eine Person, die gerade einmal eine Straße überqueren möchte. Im Koran heißt es, O mein Volk, dieses diesseitige Leben ist nur ein Ort des Zeitvertreibes. Und wahrlich, das Jenseits ist der Ort der ewigen Bleibe. Jeder Muslim und jede Muslima sollte sich immer wieder bewusst machen, dass das eine Tatsache ist, die kein Mensch bestreiten kann. Und wir wissen, wie viele Menschen und wie viele Generationen schon vor uns dahingegangen sind und vor uns gelebt haben, wie viele Völker es gegeben hat, die noch kräftiger waren und stärker waren als die Menschen heutzutage. Und ich erinnere mich und euch an die Aussage Allahs in Surat al-Fajr, Iram Zat al-Imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Iram, die Stadt der Pfähle, deren Gleichen es nirgendwo auf der Welt gegeben hat. Diese Völker, sie hatten mehr Vermögen und sie hatten mehr Kinder und sie hatten mehr Reichtum und mehr Macht. Aber wo sind sie heute? Und was ist von ihnen noch übrig geblieben? Wir wissen, liebe Geschwister, dass das Leben kurz ist und dass der Tod sehr nahe ist und dass der Tod jeden Menschen ereilen wird. Sowohl denjenigen, der liebt, als auch denjenigen, der geliebt wird. Im Koran al-Karim heißt es, nachdem diese Menschen auferstanden sein werden und sie haben vielleicht 60, 70, 80, 90 oder 100 Jahre gelebt, und trotzdem werden sie gefragt werden, wie viele Jahre habt ihr auf der Erde verbracht? Und sie sagen, wir haben einen Tag oder den Teil eines Tages verbracht. Fragt doch diejenigen, die gezählt haben. Daraufhin wird zu ihnen gesagt werden, in Wirklichkeit habt ihr wirklich nur sehr wenig Zeit dort verbracht, wenn ihr es nur wüsstet. Das heißt, diese Jahrzehnte, liebe Geschwister, sie sind gemäß dem Zeugnis der Leute, die so lange gelebt haben, sie vergehen wie ein Tag oder den Teil eines Tages. Deswegen sollte der gläubige Mensch niemals sein Leben verschwenden, diese kurze Zeit, außer dass er sie investiert in Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt. Und man darf sich nicht beeindrucken lassen und nicht ablenken lassen vom Schmuck dieses Lebens, von Dingen, die einem als etwas Wertvolles erscheinen. Und wir wissen, Wertvolles gibt es nichts in diesem Leben, außer der Iman und die rechtschaffene Taten. Das ist das, was dir letztendlich in dein Grab folgen wird. Liebe Geschwister, es wird überliefert, oder ich kürze an dieser Stelle ab, liebe Geschwister, wir brauchen euch belohnen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns ein Gleichnis im Koran al-Karim über das diesseitige Leben. Und er sagt in Surat al-Hadid, es ist das Gleichnis von Regen, dessen Pflanzenwuchs den Bauern gefällt. Hierauf aber trocknet er aus und da siehst du ihn gelb werden, hierauf wird es zu zermalmtem Zeug. Die Bauern, im Arabischen heißt es Kuffar, aber damit sind die Bauern gemeint, denn im Arabischen bedeutet Kafir unter anderem auch Bauer, derjenige, der etwas sät. Sie sind diejenigen, nämlich, der Kuffar bedeutet im Arabischen nämlich etwas verdecken, ist eine der Bedeutungen dieses Wortes. Und der Bauer ist nämlich derjenige, der die Saat im Boden quasi verdeckt oder vergräbt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dann diesen Begriff verwendet, weil er so schön zweideutig ist und weil er so schön passt. Weil diejenigen Menschen, die meistens von diesem Leben beeindruckt werden, das sind die Menschen, die nicht an das Jenseits glauben. Er sagte, es ist das Gleichnis von Regen, dessen Pflanzenwuchs den Ungläubigen gefällt. Das ist die Äußerlichkeit. Aber sie achten nicht darauf, am Ende, wie wird diese Pflanze am Ende aussehen. Sie lassen sich jetzt beeindrucken von diesen Anblicken, von den schönen Farben und von den schönen Blüten, die herauskommen. Aber sie vergessen, obwohl sie genau wissen, dass diese Pflanzen nicht ewig dauern werden, sie vergessen, dass diese Pflanzen hierauf trocknen werden und sie werden gelb werden. Dann kann man sie ernten und das, was darin ist. Und hierauf wird es zu zermalmtem Zeug, das heißt, es wird bröckelig und fällt zusammen und wird ganz klein und wird etwas sein werden, was nichts mehr wert ist. Das ist das Gleichnis des diesseitigen Lebens und es ist genauso wie dieses Leben tatsächlich, liebe Geschwister. Man vergisst nur immer nur das Ende dieser ganzen Angelegenheiten. Und dann ist das Leben zu Ende. Und wir alle wissen das, dass das Leben eines Tages zu Ende sein wird. Und was wirklich hinter all diesem Prunk und diesem Schmuck und diesem Geld und all diesen Edelmetallen wirklich steckt. Das Jenseits allerdings ist von anderer Natur. Und deswegen lohnt es sich, dass man sich darauf vorbereitet. Er sagte subhanahu wa ta'ala weiterhin, und im Jenseits, also im Gegensatz zu dem Diesseits, gibt es strenge Strafe und Vergebung von Allah und Zufriedenheit. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass uns zu denjenigen Menschen machen wird, die die Vergebung Allahs ergattern werden und auch die Zufriedenheit Allahs erlangen werden. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir uns bewusst machen im Koran al-Karim, und das gehört dazu, wenn man den Koran liest, dass man auch die Worte verinnerlicht, wenn Allah azza wa jal über das Jenseits spricht, verwendet er Worte subhanahu wa ta'ala, wie zum Beispiel, dass man sich zum Jenseits beeilen soll, dass man um das Jenseits wetteifern soll. Er benutzt Worte subhanahu wa ta'ala, bei denen es nicht darum geht, gemütlich sich darum zu kümmern oder dass man irgendwie langsam macht, sondern im Gegenteil. Das sind die Worte, die alle eine Sache beinhalten, und zwar die Geschwindigkeit. Man soll sich beeilen, man soll schnell machen, es gibt keine Zeit zu verlieren. Und im Gegensatz dazu, zu diesseitigen Angelegenheiten, heißt es im Koran Al-Karim, und ich sage noch ein Beispiel zum ersten, Entschuldigung, die Vorausgeeilten, das sind diejenigen, die Allah nahestehen. Die Vorausgeeilten. Aber im Gegensatz dazu, im Diesseits sagt er, er ist es, der euch die Erde fügsam gemacht hat, so geht auf ihrem Rücken einher und esst von ihrer Versorgung. So geht ruhig, beeilt euch nicht, geht ruhig und sucht danach, nach der Versorgung, schaut euch um, aber es ist kein Grund zur Eile. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Allah azza wa jalla sowieso im Koran Karim hat uns klar gemacht, dass das Beeilen und das Wetteifern im Gegensatz zu dem Wetteifern in diesem Leben ein Wetteifern ist, liebe Geschwister, nicht mit Geld und nicht mit Gold, sondern mit Aussagen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal sagte: Hilf mir dabei, indem du dich selbst häufig für Allah niederwirfst. Oder mit Aussagen wie: Wenn ihr Allah um etwas bittet, dann bittet ihn um Al-Firdaus. Denn Al-Firdaus ist die Mitte des Paradieses und es ist der höchste Ort im Paradies. Darüber befindet sich der Thron des Al-Abamas. Und davon entspringen die Flüsse des Paradieses. Dieser Hadith ist in Bukhari überliefert worden. Und mit Aussagen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Einzigartigen sind allen anderen vorausgeeilt. Und sie fragten ihn, O Gesandter Allahs, was sind die einzigartigen Menschen? Er sagte, das sind diejenigen, die Allahs häufig gedenken, sowohl die Männer als auch die Frauen, überliefert von Imam Muslim in seinem Sahih-Werk. Liebe Geschwister, so viel zu den Angelegenheiten des Diesseits und den Angelegenheiten des Jenseits. Unser einer manchmal verspürt eine Art Langeweile oder eine Art Machtlosigkeit oder eine Art Faulheit. Irgendetwas hält ihn manchmal davon ab, sich zu beeilen, wenn es um Dinge geht, die Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht, ein Bittgebet zu sprechen. Er sagte, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Unfähigkeit und vor der Faulheit. Denn Faulheit und Unfähigkeit in Bezug auf jenseitliche Angelegenheiten ist ein absolutes Verbot. Das ist eine Sache, die dich absolut zurückhält. Und liebe Geschwister, wir sollten uns bewusst machen, dass dieses Leben und die Zeit, die wir in diesem Leben haben, wertvoll ist. Es ist das Wertvollste, was man in diesem Leben hat. Und das steht im absoluten Widerspruch zu Bedachtsamkeit oder Bedachtheit, dass man langsam macht. Langsam machen und so, dass alles geht um diesseitige Dinge. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Bedachtsamkeit ist in allen Dingen gut, es sei denn, es geht um das Jenseits. Und ich erinnere mich und euch an den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, es gibt zwei Gunsterweisungen Allahs, hinsichtlich derer viele Menschen betrogen werden. Zum einen ist es die Gesundheit und zum anderen die Freizeit. Die Gesundheit und die Freizeit, das überliefert in Sahih al-Bukhari. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, sei nicht wie diejenigen Menschen, die zu Hause sitzen und die weder etwas tun für ihr Diesseits, noch etwas tun für ihr Jenseits. Sie spenden weder etwas von ihrem Vermögen, noch spenden sie etwas von ihrer Zeit, noch spenden sie etwas und sind aktiv mit ihren Gedanken bzw. mit ihren Ideen und mit ihrer Kraft und mit ihrer Bereitschaft. Was ist das für ein Zustand im Vergleich zu dem, den Allah beschrieben hat, als er sagte, wetteifert um die Vergebung eures Herrn. Oder beeilt euch zu einem Paradies, dessen Breite gleich der Breite der Himmel und der Erde ist. Liebe Brüder, liebe Geschwister, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns und euch den Erfolg verleiht, das umzusetzen, dass er uns die Kraft gibt und die Bereitschaft in unser Herz setzt, alles Gute zu machen und eine der besten Möglichkeiten, um uns auf den Punkt zu bringen, eine der besten und idealsten Möglichkeiten, liebe Geschwister, ist doch, dass man etwas tut für das Haus Allahs subhanahu wa ta'ala. Das Haus Allahs, diese Moscheen, sie sind die besten Orte, wie Jibril alaihi salam dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hat. Die besten Orte auf dieser Welt. Alles, was du für eine Moschee tust, für Allah azza wa jall, glaub mir, mein Bruder, liebe Schwester, du wirst es bei Allah azza wa jall vorfinden, unter einer Bedingung, dass du es gemacht hast, damit Allah mit dir zufrieden ist und nicht damit irgendwelche anderen Menschen dich dabei sehen können. Deswegen mach mit beim Wetteifern, wenn zu Gutem aufgerufen wird, sei du der Erste. Das heißt, es ist ja nicht immer so, dass man, wenn zum Beispiel zu einer guten Tat aufgerufen wird, dass man immer gleich 100% geben kann oder muss. Nein, aber sei nicht jemand, der gar nichts hergibt, damit du inshallah ta'ala eben zu diesen Menschen gehörst, über die Allah sagt, die Vorausgeeilten. Ja, die Vorausgeeilten, as-sabiqun. Das heißt, diejenigen, die allen anderen vorausgeeilt sind. Die Ersten, die etwas Gutes getan haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu ihnen gehören lassen. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.